Die Schiffsleute warfen Jona ins Meer. Da hörte das Meer zu wüten auf und stand still. Und Gott verschaffte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte und betete zu Gott im Leibe des Fisches. Und Gott sprach zum Fische, und der spie Jona aus, ans Land. Und ich war wie Jona, im Bauch des Wals. Der Bauch des Wals hat mich ans Land gespuckt. Ich krieche aus dem Bauch des Wals. Der Wal war eine Boeing 747 von Pan Am, die mich in Ciudad de México verschlang. Doch es war der Bauch des Wals, der mich übers Meer trug, der mich ausspuckt in der alten Welt. Wie war der Flug? Manchmal unruhig. Hast du viel gesehen? Ich habe viel geschlafen. Ja, jetzt bist du ja hier. Ja, jetzt bin ich hier. Was ich für eine Angst ausgestanden habe. War das Warten hier auf dem Flughafen so gefährlich? Du weißt schon, wie ich's meine. Aber es wäre doch lustig, wenn das Warten gefährlicher wäre als das Fliegen. Meinst du nicht? Ich hätte den Boden versinken können, als du rauskamst. Ich habe mich fast geschämt. Ich weiß schon, wie du es meinst. Wenn ich jetzt heule, werde ich wütend. Um Himmels Willen, nein, ein weinender Idiot, das fehlt mir gerade noch. Ich weine ja auch nicht. Weine ich vielleicht? Ja. Ankunft Lufthansa 9. Ich habe deinem Mann noch gelbe Blumen aufs Grab gelegt. Ich möchte mich jetzt erstmal freuen, dass du da bist. Dann freu dich. Ich möchte sofort die ganze Stadt sehen. Du wirst froh sein, wenn wir erstmal durch den Verkehr durch sind. Du musst doch müde sein. Ist das ein Antrag? Wir werden beide ganz schön faul sein. Du bist schon auf. Frühstück ist fertig, Signora. Das hast du lang nicht mehr gehört, Signora. Querido. Sie will mir ihre Stadt nicht zeigen. Ihre kleine Stadt. 15-mal kleiner als Mexiko-Stadt. Der Tag draußen ist schön. Aber sie will die Vorhänge nicht aufziehen. Ich werde mich losreißen. Wie ein Conquistador durch ihre Stadt laufen. Ihre Untergrundbahnen züngeln wie Schlangen und spucken giftig Leute aus, die keine Zeit haben. Aber heute Abend wollen wir nicht ausgehen. Wir wollen zu Hause bleiben, Polo. Ich habe dich sehr vermisst, Iris, aber ich brenne vor Neugier. Ich will alles sehen. Du hast mir Münzen gegeben, auf denen euer Adler ist. Unser Adler ist das Symbol der Sonne. Mach die Vorhänge auf, es ist warm draußen. Und ich habe Schnupfen. Die Ungleichzeitigkeit. Wir fassen unsere Hände an. Seine sind kühler. Er friert in Deutschland. Er lässt meine Hand los. Ich bin sicher, er denkt nicht dasselbe wie ich. Er denkt, was er hier überhaupt soll. Und ich denke, ich möchte nicht mehr zurück in sein Land. Meine Träume sind erfüllt, verwirklicht. Eine Wirklichkeit mit porösen Rändern. Da verschwindet mein Märchenprinz. Mein Märchenprinz. Dabei war am Anfang nur die Eifersucht. Max war ein wundervoller Ehemann. Und das Leben in Mexiko-Stadt ein Luxusleben. Keine Angst, Liebe. Wir bleiben 10 Jahre. Sie haben mich für 10 Jahre verpflichtet. 10 Jahre leiten in einem Entwicklungsland. Pardon, Sie hören es nicht sehr gern. 10 Jahre. Du kannst dir alles wünschen. Ich werde sogar ins Elektronikgeschäft einsteigen. Ich hatte doch schon alles. Ich hatte mein Paradies gefunden. Und Max war dabei. Wenn er nur diesen Aztetenjungen nicht gleich angeschleppt hätte. Als ich im Garten lag und die einsetzende Kühle in mich dringen ließ, da brachte Max den Gassenjungen ins Haus. Er hatte ihm einen Anzug gekauft. Aber es war doch ein Gassenjunge. Das ist Polo. Er wird bei uns wohnen. Er hat niemanden. Er ist selten wie ein Schakuhuhn und schön wie ein Trogonvogel. Ein Gätserl, dessen Schwanz maragdgrün schillert und doppelt so lang ist wie der Vogelkörper. Er sieht ja eitel aus wie ein Pfau. Sie rissen mich aus dem Traum. Ich hatte wie immer von Schakuhühnern geträumt. Eines Tages würde ich die wilden Schakuhühner entdecken. Diese seltsamen Hühner, die in Höhen bis zu 18 Metern über dem Boden von Ast zu Ast springen, ohne einen einzigen Flügelschlag. Das Gleichgewicht mit den großen Schwänzen haltend, gackernd und dumpf heulend. Sie würden auf die Spitze eines abgestorbenen Baumes hüpfen und dann ruhig nebeneinander stehen, als betrachteten sie den Himmel. Er wird mich auf Reisen begleiten und dir wird dem Haushalt helfen. Du wirst ihm Deutsch und Englisch beibringen. Diese Indios lernen unglaublich schnell und sind anpassungsfähig. Ich werde ihn die Pflanzen pflegen lassen. Die Feuerbohnen und Humboldt-Schmetterlingssträucher und die giftige Malamuchea, die trügerisch harmlos aussieht. Für uns tut er alles. Die Malamuchea wird er berühren müssen und sie soll ihn vergiften. Ätzende Tropfen aus Stängel und Blättern auf seiner Haut. Schmerzhaft wie ein Wespenstich. Eine dicke Schwellung wie seine Eitelkeit. Der Alakran-Skorpion soll ihn stechen und ich werde die Wunde nicht aussaugen. Ihr werdet euch aneinander gewöhnen. Iris verhärtet sich beim Träumen. Die Europäer werden alle hart, wenn sie sich verschließen. Großvater Cruz sah beim Träumen aus, als umfange er die Welt. Zumindest seine Sippe. Und dann öffnete er die Augen und erzählte von den weißen Göttern. Er warnte uns Kinder vor den weißen Göttern. Aber er erzählte immer wieder von ihnen. Und ich schwor mir, ich werde sie kennenlernen. Diese unbarmherzigen, unbesiegbaren, dummen, hochgewachsenen, schönen Helden. Ich habe nie Karl May gelesen, sondern die Romane über die Azteken und Mayas in Mexiko, die Chibches und Aymaras in den Anden. Ohne Max wäre ich nie nach Mexiko gekommen. Doch, auch allein. Ich wäre auf jeden Fall nach Mexiko gekommen. Ich hätte nicht altern wollen, ohne die Indios meiner Kindheit gesehen zu haben. Schämte mich, dass ich so wenig wusste. Als Kind hatte ich geglaubt, alles über sie zu wissen. Wir glauben manchmal, dort wäre eine Horde von Wilden gewesen, ehe wir ihnen die Kultur brachten. Sie träumt anders als ich. Aber ich kenne ihre Gedanken. Sie schämt sich und ist wütend, dass ich mich nicht schäme. Das Parfüm ist zu teuer, Querido. Wozu brauchst du schon wieder eine Samtjacke? Schaff dir einen Goldesel an, der Dukaten scheißt. Deine Märchen sind schön. Ihr habt sehr schöne Märchen. Und das Schönste ist Siegfried. Und die Stelle, an der er verwundbar ist. Wir können unsere Gedanken und Seelen nicht einholen. Ich denke an Moctezuma II. Und er an die Helden der Germanen. Ich denke an Frieden. Und an Krieg, der kommen kann. Er denkt an stolze Recken. Läuft wie ein Kind durch die Stadt und sieht sie auf jedem dicken Motorrad. Um 14 Uhr kommt die französische Delegation. Habt ihr die Untertitel fertig? Es fehlen noch ein paar über die Friedensbewegung in Holland und in Belgien. Aber da kennen sich die französischen Kollegen ja aus. Das brauchen wir nicht zu übersetzen. Wichtig ist die Übersicht über alle Gemeinden, in deren Nähe Atomwaffen gelagert sind. Das rüttelt auf. Das überzeugt. Ja, die wollen auch im Elsass und in Lothringen recherchieren, was da alles gelagert ist. Und wie weit seid ihr mit dem Kommentar zu den chemischen Waffen? Du hältst uns wieder, als ob schon bald die Bomben fallen können. Friedenssetzer! Kann man sich in diesem Chaotenladen nicht mal 5 Minuten konzentrieren? Macht wenigstens Kaffee. Linker Pascha. Du interessierst dich auch nicht gerade wahnsinnig für meine Arbeit. Du bist mehr mit Friedensengeln und Anti-Atom-Heiligen verheiratet als mit mir. Du lebst hier in einem Land, das als erstes zerstört wird, wenn der Krieg noch länger herbeigeredet wird. Willst du Krieg? Ich verstehe zu wenig von eurem Wahnsinn. Die Weißen sind verrückt. Und du kannst dich nicht raushalten? Nein. Im Gegenteil. Ich werde schon vereinnahmt. Die Leute nennen mich schon Poldi. Wie halber. Ich sage Ihnen, ich heiße Huitzilo Pochtli, was Sie nicht aussprechen können. Ihr seid ein grausames Völkchen. Wie heißt du? Huitzilo Pochtli, wie der Kriegsgott der Azteken. Für mich heißt du Acapulco oder Popocatépetl, wie du willst. Ich heiße Leopoldo. Bei euch herrscht doch die revolutionäre Partei. Das ist so, wie wenn du mir erklärst, die SPD sei eine Arbeiterpartei. Aber ihr habt ganz schön Einfluss gegen die USA. Wir werden wirtschaftlich abhängig gemacht. Ökonomisch missioniert. Das klingt ja wie kastriert. In jedem unserer Heiligen steckt ein alter aztekischer Gott. Hinter euren Heiligen versteckt sich niemand mehr. Die Indianer seid halt anpassungsfähig. Von Natur aus. Auf der Straße verwechseln sie mich mit Japanern. Bist du auch so ein Japs, der Tag und Nacht schuftet, damit wir arbeitslos werden? Ich verneige mich japanisch und erwidere höflich: Hitachi, Sayonara, Sabishi, Soni. Dieses Volk hat eine zerbrochene Geschichte. Importierte Vorbilder. Techniken nur mit Lizenz der Gringos. Kauft nur von Fremden. Liebt die Produkte der Fremden und hasst sie dafür. Am liebsten bin ich in der Sauna. Bewundere die hochgewachsenen Körper der Deutschen. Träume von Göttern und Helden. Von ihren Schlachten und von Verrat, von Freundschaft und Eroberung. Ich frage die Leute nach der Geschichte, da schweigen sie. Wie unsere steinernen Idole vor den Spaniern und Gringos zu schweigen lernten. Meinen Pazifismus hast du immer verspottet. Das klingt wie Pazifik. Der Friede ist ein mächtiger Ozean. Darauf fahren mächtige Kriegsschiffe. Ich finde es schwächlich, für den Frieden zu werben. Du gehst mit Gurkensalben hausieren wie diese Kosmetiktanten. Du träumst immer noch von den weißen Göttern. Jedes Mal, wenn du die Hände weit öffnest, wehrlos wirkst, dann träumst du von starken Helden. Aber dein Blick ist dann grausam. Polo! Iris, wir müssen alles lernen. So was seht ihr nie wieder. Barrancas. Riesige Canyons im Lauf von Jahrmillionen durch Erosion in die Erde gefressen. Richtig, sehr schön. Die Senke des Todes. Bolson de los Muertos. Gelbblühende Vedelia auf zerklüfteten Kalksteinfelsen. Scharfblättrige Nolina nelsonii, dicke Agaven Lophanta, Pfauenblumen, Bärenmalm. Ja, du bringst alles durcheinander. Vielleicht gab es damals noch Regenwälder. Damals, als die Tarahumara-Indios noch die kräftigsten Hirsche müde hetzen konnten. Und ihre Frauen noch mit einem Joch auf dem Kopf Wasser von der Quelle herauftrugen. Und kein Öl die Vögel flügelarm machte. Ihr müsst die Pflanzen sehen. Ihr müsst lernen. Ihr müsst die Schönheit erkennen, in der wir leben. Ein Kaktusgarten auf den Simsen einer Felswand. Astgewirr eines Kopalbaums. Starre bewehrte Agavenblätter über den Felsen der Barrancas. Mächtige, vom Geröll bei Hochwasser zerschrammte Wurzeln der Kamutschin-Feigenbäume. Ein Greifvogel, der einen schwarz-rot-weiß gefärbten Eichelspecht in den Fängen hält. Schreie von dutzenden Blauhähern, von denen der Greif keine Notiz nimmt. Plötzlich lässt er sich mit seiner lebenden Beute im Tümpel nieder und ertränkt den Eichelspecht. Welch erfinderische Kreatur. Minutenlang hält er den Specht unter Wasser. Er hebt sich, fliegt in die Ahornbäume, mit dem schlaff herabhängenden Opfer in den Klauen. Ich bin sicher, Max hatte getrunken. War wie ein Rasender gefahren, sah nichts, hörte nichts. So schellte in der Kurve. Er starb mit dem Blick auf die Vulkane, auf die geliebte Silhouette von Ixtasihuatl und Popocatépetl. Er starb, weil er wieder getrunken hatte in Puebla und den Wagen nicht stehen lassen wollte. Er starb mit dem Blick auf den Paso de Cortés. Er starb mit der Erinnerung an die Sierra Madre Occidental. Ohne mich wärt ihr nie hingekommen. Max tot. Mein Kindheitstraum zu Ende. Packen und zurück in die Heimat. Ein trostlos kalter Winter in Deutschland. In diesem Winter wuchs mein sehr kleiner Mut. Jetzt geht es um meinen Erwachsenentraum. Im Frühling schicke ich Polo die Flugkarte. Ich heirate ihn auf der Stelle. Wäre Max eine Frau gewesen, hätte er Polo geheiratet. Oder wäre Polo eine Frau, hätte er Max. Wäre ich ein Mann? Da ritt auch mit ihnen Siegfried mit stolzem Sinn, man bracht ihnen Speise aller Art dahin. An einem kühlen Brunnen ließ er da das Leben, den Rat hatte Brunhild, König Gunthers Weib, gegeben. Als der edle Siegfried aus dem Brunnen trank, schoss Hagen ihn durchs Kreuze, das aus der Wunde sprang, das Blut von seinem Herzen an Hagens Gewand. Kein Held begeht wohl wieder solche Untat nach der Hand. Jedes Jahr im November fuhren wir auf die Dörfer zum Allerseelenfest. Anfangs schien es mir wie ein Valentinstag. Die vielen Blumen. Sie lieben Blumen. Selbst die Vögel sind fliegende Blumen. Aber das Fest heißt Dia de Muertos. An den Puestos, den Ständen der offenen Märkte, werden Totenschädel und Skelette aus Zucker und Schokolade verkauft. Särge aus Marzipan. Und Brot, das wie Knochen geformt ist. Die Kinder bekommen ihre Muertecitos, die kleinen Toten. Puppen, die wie Marionetten an Schnüren bewegt werden. Sie tanzen. Sie haben Totenköpfe, Calaveras. Und diese Totenköpfe haben lachende Gesichter. Alles winzig klein, eben Muertecitos. Man schenkt einander Totenköpfe mit dem Namen des Beschenkten. Und diese Köpfe sind aus Zuckerwerk. Man kann sie essen. Man isst den Kopf mit seinem eigenen Namen. Wieso lässt du deinen Mann nicht arbeiten? Er findet nichts. Bemüht er sich überhaupt darum? Er ist es nicht gewöhnt. Die sitzen in Mexiko alle unter einem Sombrero und halten Tag und Nacht Siesta, was? Du hast ihn verwöhnt. Max hat ihn verzogen. Max ist lang genug tot. Je länger wir miteinander leben, umso größer wird unser Altersunterschied. Du bist 10 Jahre jünger als ich und ich bin 20 Jahre älter als du. Ich hab doch schon graue Haare. Ich hab Nachbarn gehört. Wir finden uns peinlich. Ich möchte endlich ein Kind mit dir. Ein Sohn. Natürlich. Wir wollen nicht mehr davon. Eine Frau hat ihre Aufgabe. Aufgabe, Kinder zu gebären. Mir genügen 2 Fehlgeburten, Querido. Das war mit Max. 8:05. Du wirst sehen, Liebste. Die erste Wirkung von Ciudad de Mexico ist körperlich. Wir sind in 2300 Meter Höhe und die Luft ist mit Leichtigkeit aufgeladen. Und so schwankt man benommen durch die Stadt, als hätte man zu viel Champagner im Bauch. In unsicherer Seligkeit. Die Sonne steht senkrecht. Ein gezückter Dolch zielt uns auf den Kopf. Wie gut haben die Azteken das Wesen der Sonne gedeutet. Im Ghetto reicher Ausländer leben. Die größte Stadt der Erde schrumpft zu einigen Parks und Avenidas. Die einheimische Bevölkerung reduziert man zu Dienern und Verkäufern, fühlt sich hoch angesehen. Denn der Mexikaner ist schrecklich höflich. So höflich, dass er lieber lügt, ehe er unfreundlich wirken könnte. Dahinter wirkt er undurchdringlich. Man spiegelt nur sich selbst in den Gesichtern. Man hat mich an Sie verwiesen. Ja? Sie kennen meine TV-Features. Mein jetziges Projekt ist eine Dokumentation über die Probleme Mexikos. Aha. Ihr Mann ist Indio und Sie haben dort gelebt. Sie sind landeskundig und haben Verbindungen dort und sind trotzdem nicht fremd für mich. Ich kenne Ihre Arbeit in der Friedensbewegung. Ja? Ich würde Sie beide gern engagieren. Fliegen Sie mit. Öffnen Sie mir in Mexiko die Türen. Ich pflege immer so zu arbeiten, wissen Sie? Schön für Sie. Verlockend für mich. Lassen Sie mir Zeit. Was hält Sie denn ab? Ich weiß es nicht. Lassen Sie mir Zeit. Mit wie viel Angst ich ihn ansehe, wenn er zu Hause sitzt. Ihr lauernder Blick. Wenn sie von der Arbeit kommt. Und gefalle ihm nicht. Ob ich etwas Schönes erlebt habe. Falten unter den Augen. Ob mir ihre Stadt gefällt. Am liebsten würde ich mich erst pflegen, erst ausruhen. Aber er erwartet mich. Ob ich überhaupt etwas erlebt habe. Ob ich irgendetwas getan habe. Ob ich wenigstens etwas zu erzählen habe und wäre es gelogen. Entfremdet. Muss er sich etwas anderem genähert haben. Er sieht zufrieden aus. Er wird nicht mit sich allein. Wie von den Frauen erzählen, die mich anlächeln. Er wird mir etwas zu sagen. Mir Sightseeing-Touren anbieten. Er wird und ihre Körpermaße. Langbeinige. Ausflüge machen. Zwischen die Beine schauen und sagen. Wenn nur erst Wochenende wäre. Er hat den Wintergarten gepflegt. Die Pflanzen. Meine Augen blind und meine Ohren taub. Er hat einen neuen Kaktus. Damit ich euch fühlen lerne. Ihr gefühllosen Engel. Er geht zu wenig unter die Leute. Ich habe das Lehrbuch gekauft, das Sie mir empfohlen haben. Antonio entra en la bar Cadiz. Antonio toma asiento. El camarero saluda. Buenos dias, Don Antonio. Buenos dias, Matthias. Café, como siempre? Wieso ist da vorne ein verkehrt rum gedrucktes Fragezeichen? Das ist nicht verkehrt rum, das ist Spanisch. Üben Sie jeweils einen Satz ohne Eile. Gut. Was kommt zuerst? Io no tengo tiempo esta tarde. Ohne Eile, aber keine Zeit. No tengo tiempo. Ihr Deutschen seid die keine Zeit, Leute. Die no tengo tiempo, Leute. Bei der Rückkehr nach Ciudad de México führte uns Polo durch die Universitätsstadt. Auf einmal stehe ich vor dem Glasmosaik von José Chávez Morado, das ich aus Bildbänden kenne. Es heißt »Die Rückkehr des Quetzalcoatl«. Ich sage »Eine messianische Vision«, wird Polo ganz wütend, sagt »Es gibt Europäer, die ritzen ihren Namen in den Sockel. Das ist ihre Vision.« »Die Magei, die sie Agave nennen, opfert ihr Herz für unseren Rausch. Nach 8 Jahren kommt die Zeit ihres Blühens und wir schneiden ihr das Herz auf, den Schaft, wie die Weißen es nennen. Den Saft der Magei, das Honigwasser, den Aguamiel, saugen wir 3-mal am Tag aus dem Herzen der sterbenden Agave mit Flaschenkürbissen. 6 Monate lang, 10 Hektoliter. Lassen das Honigwasser aus dem Herzen der Magei gären nach unseren Geheimnissen und schlürfen den Rausch der Pulque. Ich habe irgendwo gelesen... Max, fahr nicht so schnell. Irgendwo habe ich gelesen, dass sich sogar Quetzalcoatl, der Gute der beiden Obergötter, eines Tages mit Pulque betrank. Der Böse der beiden Obergötter mischte ihm Pulque ins Wasser und Quetzalcoatl wurde betrunken. Das war der Sündenfall. Fahr doch nicht so idiotisch, Max. Quetzalcoatl verschwand beschämt und gerade als man die Zeit für gekommen hielt, dass er seinen Rausch ausgeschlafen habe und wiederkehren könnte, da traf, bleichgesichtig und spitzbärtig, wie Quetzalcoatl, der Conquistador Cortés ein. Auch die Indios glaubten an einen Messias. An Quetzalcoatl. Der gute Gott Quetzalcoatl in Gestalt eines Priesters floh vor den Fürsten und Priestern des Krieges und der grausamen Sonnenopfer ins Exil. Auf einem Schlangenfloß fuhr er nach Osten aufs Meer und weissagte seine Rückkehr nach mehr als 500 Jahren. In einem Jahr, das nach unserem Kalender das Jahr 1519 war. Lass mich ansteuern. 1519 kamen die Spanier. Kish hat einen Teil der Wahrheit herausgefunden. Als man Quetzalcoatl, den Messias, zurückerwartete, kam Cortés, weißhäutig und bärtig, wie der Gott der Sage. Er las gern Reportagen von Egon Erwin Kish, der tiefer blickte. Ins Herz der Agave, würde Polo sagen. Ins Herz Quetzalcoatls, dachte ich. Quetzalcoatl, der gefiederte Schlangengott, der gute Gott der Erkenntnis, der Kultur. Als er herrschte, war das goldene Zeitalter. Wenn er zurückkommt und herrschen wird, der Messias, wird das neue goldene Zeitalter sein. Einen ganzen Nachmittag saß ich auf einer Bank vor einem U-Bahn-Eingang, sah mir die Leute an, die sehr stumm wirkten. Geschichtslos. Das summte mir dauernd im Kopf. Geschichtslos. Sie haben nichts Gemeinsames. Sie laufen stumm gegeneinander an. Am Kiosk kaufte ich Zeitungen. Beim Lesen fiel mir auf, dass sie nicht vom selben Land berichteten. Sie handelten von Welten, die miteinander keine Verbindung haben. Zerfledderte Puzzles von Gesellschaften, die kein Bild ergeben. Die ihre Mythen importieren. Wirtschaftswachstum. Freie Welt und Konzerne. Leistungszwang und Sachzwang. Popmusik und Gleichgewicht des Schreckens. Wir hatten einen Überschuss an Mythen. Blut und Boden, das Reich, der Führer, die Rasse, die nordische List. Wir sind krank von Mythen. Endlich habe ich einen Freund. Bei deinen Knastbrüdern? Wie du das sagst. Sie sagen, sie freuen sich jedes Mal darauf, dass ich komme und von Mexiko erzähle. Interessieren die sich für Erdkunde? Das ist doch gleichgültig. Erdkunde oder Geschichte oder was du willst. Die freuen sich. Die drängen sich zu meinem Kurs. Und ich habe einen Freund. Bring ihm Tabak mit. Von Anfang an saß er in der ersten Reihe. Direkt vor mir. Er schaut durch meine Augen durch. Ich werde blind. Ich rede, bis die Wärter sagen, die Zeit ist um. Ich suche nach meinen Augen und rede. Kannst du ihn auch allein treffen? Montags. Nicht immer. Er sagt, erzähl mir Geschichten aus deiner Kindheit. Ich war gern Kind. Ich habe als Kind immer an Gott geglaubt. Glaubst du an Gott? Verrenn dich nicht in was. Es hatte einen gütigen Gott gegeben, der keine Opfer verlangte. Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Quetzalcoatl, der behauptete, die Welt lebt durch sich selbst. Der Mensch braucht nicht einzugreifen. Aber sie glaubten ihm nicht. Sie konnten die Welt besser machen, als sie war. Man musste nur Opfer bringen. Ist dieser Häftling ein... Hat er jemanden umgebracht? Ich habe ihn nicht gefragt. Ich will es auch nicht wissen. Siegfried und Hagen zugleich. Blendet mich. Spielt mit den Muskeln. Schwärzt mich beim Wachpersonal an. Beim Sozialarbeiter. Um mich zu quälen. Er sagt, du bist nicht besser als ich. Eine Laus, die man zertritt. Ich streite mit meinem Freund über die Götter. Und wer gewinnt? Die Sonne erkaltet, wenn sie nicht gespeist wird. So wie das Herz der Agave unsere Sinne berauscht, berauscht sich die Sonne an unserem Herz. Die Welt stirbt, wenn sie nicht mehr berauscht wird. Polo hat Depressionen, das sehe ich doch. Seine Helden haben sich als Zwerge herausgestellt oder als Rübezahl. Hat er wieder keinen Job? Er gibt Kurse im Gefängnis und schreibt Geschichten. Das Gefängnis ist eine melodramatische Metapher seines Exils. Er hat Heimweh. Er verrennt sich da in was. Je mehr Heimweh er hat, umso verbissener schaut er den Leuten ins Herz. Er wird es ihnen herausschneiden, der Azteke. Aber er hat noch keinen gefunden, der würdig ist für dieses Opfer. Und du? Ich werde alt. Ich habe in der Gefängnisbibliothek gelesen, die gründlichen Azteken perfektionierten die Menschenopfer zum Massenmord, zum Gräuel. Die Deutschen unter den Indianern. Du Schwein! Hab ich gelesen. Der gütige Gott Quetzalcoatl hatte behauptet, die Welt existiert unabhängig von den Menschen. Das mögen die Menschen nicht. Die Indianer entschieden sich gegen Quetzalcoatl, entschieden sich dafür, die Sonne zu speisen. Unsere Kriege waren das Mittel, Opfer zu gewinnen. Kriegsgefangene. Warte. Wofür töten Menschen? Um ihre Idee zu erhalten. Oder um die zu töten, die ihre Idee töten. Aber wer hat recht? Wer hat beim Töten recht? Die Vorfahren opferten die Herzen der Kriegsgefangenen und wurden immer mächtiger. Moctezuma II. Hätte zufrieden sein können. Sein Staat war riesig. Aber er glaubte an den Messias, den gütigen Gott, der alle Opfer überflüssig machen wird. Eine Verwechslung, ein Irrtum, ein Selbstmord. Niemand hat recht beim Töten. Auch wenn ihr die Opfer berauscht, damit sie den Schmerz nicht spüren. Ihr Indios habt starke Rauschmittel, wir kennen nicht alle. Ich begriff, wie der letzte Kaiser der Azteken, der Mexikas, vor Ankunft der Spanier eine alte, gütige Religion an die Stelle des Irrsinns setzen wollte. Ich habe es erst durch meine Frau begriffen. Ich würde gern mehr über eure Rauschmittel erfahren, wenigstens theoretisch. Moctezuma war bereit zu glauben, die Welt existiert ohne die mörderische Verantwortung des Menschen. Hast du das begriffen, Deutscher? Und dann wurdet ihr alle getauft. Erzähl mir von eurer Jungfrau von Guadalupe. Du bekommst meine Kindheit und dann adios. Du wirst wie ein bunter Schmetterling aus deinem Kokon kriechen und die schönen Flügel spreizen. Du bist mir wie ein Bruder. Mein kleiner Bruder. Ich werde einen anderen schicken. Vielleicht einen Afrika-Kurs? Ich kann nichts finden, was mich länger interessiert. Du wirst wiederkommen. Der Mais hat nur einen Meter Höhe erreicht. Und die Ähren kommen zu früh. Draußen im Vorort liegen die Parcelas. Die Konzerne haben ihre Grundstücke am Ufer des Flusses, wo die Erde fruchtbar ist. Großvater Kruss hat sein Feld am Berg, wo die Erde so trocken und so staubig ist, dass nicht einmal ein Kaktus wachsen will. Wo die Leguane und die Schlangen sich gegenseitig fressen. Mein Vater geht nach Hause. Er hat das Gefühl, dass er jeden Schritt, den er tut, hundertfach gehen muss. Er hinterlässt im weichen Asphalt die Spuren seiner immer schwerer werdenden Huraches. Er fällt zu Boden. Der Augapfel ist blutrot. Der Mund ausgetrocknet. Die Lippen sind weiß. Gott, hilf mir. Halleluja, ich scheiße auf dich. Halleluja. Halleluja. Die Geier hören aufmerksam zu. Die Firma erfüllte Max einen Traum. Im Hubschrauber flog er mit auf die Hochebene von Caxacuatl. Natürlich nahm Apollo als Begleitung mit. Die Hochebene von Caxacuatl, nur aus der Luft zu erreichen. Metallene Kunstwerke, unausdeutbare Zeugen verfallener Kulturen. Die Mesa von Caxacuatl. Knochenweiße Sonne, eine nackte, schattenlose Hochebene, darauf kegelförmige Statuen, manche bronzefarben, andere silbrig glänzend, wie Figuren eines Schachspiels für Riesen. Verwitterte, metallene Konturen. In den Metallhüllen aus Goldgewändern, Jade und Silberschmuck fanden die Archäologen plötzlich jeweils ein Skelett. Es sind keine Monumente, es sind tote Menschen. Die hitzeflimmernde Hochebene von Caxacuatl erwies sich als die Wohnstätte einer überzivilisierten Aristokratenkaste, die es unter ihrer Würde befand, die natürlichen Leibesfunktionen selber zu verrichten. Aus Steintafeln und Knotenschnüren las man, ein Heer von Sklaven bemühte sich um Reinigung, Ernährung, Erwärmung, Beschattung ihrer Herren. Wo sich Körperbewegungen nicht vermeiden ließen, fanden sie nach einem streng vorgeschriebenen Zeremoniell statt. Jede Arm- und Beinbewegung geschah nach eurythmischen Regeln. Fortpflanzung war verpönt. Sie adoptierten. Da der komplizierte Mechanismus des Hinlegens die Möglichkeiten dieser überzivilisierten Elite weit überforderte, schliefen sie im Stehen. Silberkrausen hielten Kinn und Hinterkopf des adligen Körpers aufrecht. Eines Tages wurde den Sklaven die totale Bewegungsunfähigkeit ihrer Herren als Machtlosigkeit bewusst. Sie ließen sie stehen in ihrem Edelsteinglanz und zu Mumie erstarren. Haben wir auf der Hochebene von Caxacuatl unsere eigene Zukunft erblickt? Der Mythos ist das Traumdenken eines Volkes. Der Traum der Mythos des Einzelnen ist. Der Mythos ist das Traumdenken eines Volkes. Der Traum der Mythos des Einzelnen ist. Kannst du auch nicht schlafen, Querido? Ich höre Vögel kreischen. Es ist widerlich. Mexikaner lieben Vögel. Es sind Tauben. Wie in Venedig. Nimm deine Tablette. Die Ärzte muss mir viel stärkere Mittel geben. Das Zeug hier taugt nichts. Sei vorsichtig. Indios reagieren stark auf Drogen. Die Welt verbessert man nicht als Krankenschwester eines einzigen Mannes. Das sagt doch deine Ärztin. Krankenschwester. Geliebte. Mutter. Ernährerin. Du hast es so gewollt. Hure und Madonna, willst du sagen? Hast du wirklich Theater gespielt? Es war ja nur ein kleines Theater. Ein Experimentiertheater. Und ich habe nur einen Stier gespielt. Einen wilden Stier. Einen kleinen wilden Stier. Es sah grausam aus. Die Leute fanden es grausam. Rückten verlegen ihre Krawatten zurecht. Frauen schminkten sich heimlich die Lippen an. Starrten auf mich. Toller Job. Das war nicht nur ein Job. Es war herrlich. Ich, ein Stier. Ich fühlte mich wie ein Stier. Ein wildes Tier. Ich habe den Stier getanzt. Ganz stumm. Und ganz nackt. Nackt? Ich war der Stier. Ich war das Opfer. Nackt und gemordet am Boden. Hat dich der Stierkämpfer umgebracht? Ich bin an mir selbst gestorben. Eine nackte, stumme Kreatur. Und wieso bist du den Job wieder los? Bei der Premiere lag ich am Boden. Ganz nackt. Ganz tot. Ganz lange. Zu lange. Ich habe einen Weinkrampf gekriegt. Die Leute haben das peinlich gefunden. Er schläft zu wenig, er träumt nicht. Wenn er schläft, bleiben die Träume weg. Sie träumt mit viel Ärger. Die Sucht ist schon endgültig. Darauf verstehen sich die Deutschen. Er träumt nicht mehr. Sie ärgern sich schon, wenn sie träumen. Er spinnt sich ein ins Netz böse. Also ärgern sie sich auch darüber, dass sie überhaupt Schale, träumen. Enttäuschungen. Ungerechte in Behandlung. War sie verspielt wie ein Kind. Er sagt, der Horizont hat Schlieren. Irgendwann einmal muss eine Katastrophe gewesen sein. Das wissen alle alten Kulturen. Die Sintflut, sagen die Semiten und Asiaten. Indianer kennen sogar mehrere. Die schlimmste, das Erkalten der Sonne. In der olmekischen Tempelstadt Teotihuacan versammelten sich die Götter nach dem Erkalten der Sonne und warfen sich einer nach dem anderen in ein Feuer, damit die Sonne wieder aufging und der Welt Wärme und Licht gab. Die Urgötter warnten, dass die Sonne endgültig erlischt, wenn sie nicht durch die Menschen erhitzt wird. Die Hitze des menschlichen Herzens. Später nahm man das eher symbolisch, die Hitze des menschlichen Herzens. Küss mich, umgarne mich, umschlinge mich, heiße Dame. Der Sündenfall. Im Rausch begriff der Mensch, dass er für die Welt überflüssig ist. Nur der Kluge, der Berauschte erträgt diese Wahrheit. Was hast du heute wieder Trauriges auf dem Herzen? Ich habe Witze gelernt. Hör zu, du wirst dich ausschütten vor Lachen. Herr Professor, ich habe geträumt, ich sei ein Schakuhn. Na dann flattern Sie mal auf die Couch. Du bist albern. Es ist ganz großartig. Herr Professor, meine Minderwertigkeitskomplexe sind wie weggeblasen. Das verdanke ich wirklich nur Ihnen. Sie aufgeblasener alter Beutelschneider. Sei nicht kindisch. Das sind Witze aus euren Illustrierten. Warum haben die Deutschen keine Götter für Selbstmörder? Ixtlan, dein Reich ist ein Hain mit lila-blau blühenden Jacaranda-Bäumen und der Mais steht immer in höchster Fülle. Warum hat er das getan? Warum hat er sich das angetan? Warum hat er mir das angetan? Warum diese Tabletten? Keine Beschäftigung. Er klammert sich zu sehr an dich, Iris. Du hättest seine Tabletten kontrollieren sollen. Er wird es wieder probieren. Und so, dass man ihn ja rechtzeitig findet. Ich muss ihm die Tabletten einzeln geben, wie einem kranken Kind. Ich muss sie verstecken, wie vor einem Kind. Ich muss ihn bevormunden, wie einen Knaben. Er muss zurück. Es ist auch fraglich, ob Ixtlan hier etwas auszurichten hat. Verzeih mir, Mutter Gottes. Der Weg zum Maisfeld ist länger als die längste Reise im Bauch des Wals. Hörst du? Ihre Stimme ist 3000 Meter hoch und tief wie die tiefste Stelle im Golf von Mexiko. Hörst du? Es ist das Lied, bei dem wir uns das erste Mal liebten. Und Max war einverstanden. Ich habe in einem eurer Bücher gelesen. Wie wohlhabende Europäer im Urlaub einen Gassenjungen-Aufgabe. Schläft auf der Straße, isst, was er stiehlt oder was er geschenkt bekommt, trägt einen rostbraunen Lumpen als Hemd, bis sie ihm andere Kleider einkauft. Sie wollen ihn wie ein Maskottchen nach Europa mitnehmen. Aber er verschwindet im Dunkel der tropischen Nacht. Oder so ähnlich. Und so war es doch gar nicht. Wie sieht's aus? Wie haben Sie sich entschieden? Und sagen Sie nicht wieder aha. Mein Mann will mit, aber ich nicht. Ich verliere ihn dort, verstehen Sie das? Sie können ihn doch überall an die Kette legen. Ich ekle mich vor mir selber. Ich kann nicht mehr zurück. Ich kann ihnen nicht mehr in die Augen schauen. Meinen Leuten. Ist was passiert? Nein. Er ist ja betrunken. Indianer vertragen ihm kein Feuerwasser. Ach, halt doch die Schnauze. Die vertragen nicht mal ihren Tequila. Friedensfest und Whisky, das verträgt er nicht zusammen. Wohin mit ihm? Lass ihn liegen so. Er wird frieren. Na, er soll frieren und aufwachen vor Kälte und Kaffee kochen und eine Tortilla machen. Alle Bücher der Irrlehren habe ich verbrannt, schrie der Bischof stolz. Von den Indios soll nur die christliche Legende überleben. Ich musste mich durch alle Halbwahrheiten der Spanier hindurchlesen. Quetzalcoatl, der Gott des Friedens und der Kultur, floh in der Gestalt des Priesters Tolpizin und weissagte, zurückzukehren und das kriegerische Reich zum Frieden zu bekehren. Er wollte von Osten kommen, wo die Sonne aufgeht. Er wollte vom Meer kommen im Glanz der Sonne und den Frieden an die Stelle der Kriege setzen. 1519. Was versuche ich mir eigentlich zu beweisen? Er war weiß wie wir und bärtig wie Max und wollte mit Blitz und Donner kommen. Das sind die Gewehre und Kanonen. Und die Pferde sind ein Weltwunder. Und Cortés kommt. Durch einen der seltsamsten Zufälle der Geschichte kommt Cortés genau im Jahr 1519 nach Mexiko über den Pass zwischen den Vulkanen. Das ist der Messias, sagt Moctezuma II. Dagegen kämpft man nicht. Guten Morgen, Signora. Bist du nüchtern? Der Rausch ist der kleine Tod. Ich will Sie nicht überreden, aber überzeugen. Reden Sie nicht so blöd. Egon Erwin Tisch schreibt. Statt denn noch die Plan steht im bewaffneten Aufruhr. Das Quartier der weißen Eindringlinge ist belagert. Der Kaiser Moctezuma wurde, als er sein Volk beschwichtigen wollte, von seinem Volk zu Tode gesteinigt. Das sind spanische Quellen. Wie meinen Sie das? Steinigen, das macht mich stutzig. Eine Todesart der Juden und Christen. Nirgends finde ich eine Steinigung bei den Azteken. Kisch irrt. Ich glaube, die Spanier haben den Kaiser ermordet, wie seinen Nachfolger, den Neffen Cuauhtémoc, den herabstürzenden Adler, die versinkende Sonne. Ist Ihnen aufgefallen, wie vieldeutig diese Sprache ist? Sie müssen doch Sehnsucht nach Mexiko haben. Polo sagt, der Stein trifft das Herz nicht. Ich verstehe immer noch nicht, dass Ihr Engagement in der Friedensbewegung mit Ihren Indianern schmückt. Erwarten Sie den Messias, den Moctezuma? Sind die Messias denn nicht doch über das Korsett? Moctezuma II. Erwartete keinen Politiker, keinen Menschen, er wartete auf einen Gott. Ein entsetzlicher Irrtum, es war ein Mensch, ein Politiker gewesen. Der Priester Tolpizin, der sich den Namen des Gottes Quetzalcoatl zugelegt hatte, der sich zum Messias erklärt hatte. Kluge Götter weissagen, nicht zurückzukehren, wecken keine Hoffnungen. Die Azteken waren ein pessimistisches Volk. Nein, sie waren skeptisch. Sie müssen mitkommen. Sie können Vergleiche zu heute ziehen, für Ihr Engagement. Vergleiche hinken. Ich habe von Ihnen einiges gelernt und ich kann von Ihrem Mann etliches lernen. Ich habe schon gelernt, die Azteken waren nicht die Deutschen unter den Indianern. Sie gelten als die Römer unter den Indianern. Dann nehmen Sie einen Schierlingsbecher mit, wie im alten Rom, bevor der saure Regen kommt oder sonst einer unserer Endzeitmythen. Wir sind es, die alles auf einen Messias abwälzen. Wir sind es, die Kriege führen. Und wir sind es auch, die sich manchmal ekeln vor dem Krieg und begreifen, dass es andere Götter gibt. Ich überlege mir dauernd das blöde Wort, den Frieden verteidigen. Verteidigen klingt so militärisch. Ich grüble über eure Mythen. Wachstum, Mehrung, Markt, Konzentration. Das ist militärisch. Nicht die Siegfrieds unter den Indianern, sondern die Indianer unter den Siegfrieds. Wir Friedenstäubchen. Wir Friedenstauben sind die Indianer unter den Deutschen. So gibt's einen besseren Sinn. Wie meinst du das? Mich interessiert dein Friede. Er ist meiner. Ich bin in deinen Wurzeln. Du sagst das so fromm. Ich habe geträumt, deine Friedensfirma hat mir ein Engagement verschafft in einem Tourneetheater. Ich spiele den Froschkönig und den Zwergnase. Ihr habt schöne Märchen. Ich würde für Kinder spielen. Es ist schwierig, diese Friedensbewegung zu beschreiben. Ich würde hinter den Avenidas die kleinen, würzig duftenden Innenhöfe suchen. Ich würde Papayas essen und den Rebozo tragen. Den dunkelorange blühenden Tapachin-Baum bewundern vor unserem Fenster. Und mit den Gringo-Frauen wetteifern, wer das schönste bestickte Rübilkleid beim Händler ersteht. Ich würde die Hitze der Sonne wieder spüren und schwimmen und tauchen und sehr faul sein. Sehr angenehm faul nachdenken. Nur zwei Götter verlangen kein Töten. Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, die weise ist, und die Göttin Tlazolteotl, denn sie verlangt unsere Lust. Er sieht mit seinen blauschwarzen Haaren wie ein Indio aus. Aber er jammert über seine grauen Strähnen. Sie sieht in ihrem Kleid wie eine Spanierin. Die von den Spaniern stammen, die seine Urgroßmütter vergewaltigten. Mit ihren Margaritas im Haar wie eine Mexikanerin. Ist breit und klein. Sie ist üppig gebaut, wie eine Aztekin. Und erwartet nichts Ideales. Die Deutschen sagen, sie sieht aus. Hat Pockennarben im Gesicht. Alle Indios, die ich gesehen habe, sind pockennarbig. Kann keine Deutsche sein. Wieso finde ich seine Haut zart wie Babyhaut? Ihre Brüste hängen tief. Wie kommt es, dass ich wahnsinnig bin nach ihren Brüsten? Du bist schön. Du bist schön. Du bist schön. Du bist schön. It's true. Du siehst sehnsüchtig aus. Dieser Journalist? Ja? Er hat natürlich kein wirkliches Ziel. Er ist nur neugierig. Gewalt oder Friede, das beschäftigt ihn wie jedes x-beliebige historische oder ökonomische Thema. Und schließlich ist Mexiko sehr schön. Du willst nach Mexiko? Und du willst hier etwas tun. Der Neffe von Moctezuma, der Nachfolger, Kaiser Cuauhtémoc, sagte, die Azteken waren verhärtet in ihrem Schatz aus Gold. Und genauso war ich. Hartes Metall. Ich etwa nicht, Querido? Nein, du bist flexibler. Wie Quecksilber. Du machst aus mir eine Legierung. Ich werde sehr nützlich sein. Ich habe gesagt, dein Friede interessiert mich. Dein Friede ist hier. Nur hier? Weißt du, die Legierung von Gold durch Quecksilber, das ist das gleiche wie die Schlange, die Flügel bekam, die zur gefiederten Schlange wurde und nur dadurch Quetzalcoatl werden konnte, der Gott, das Leben ohne Krieg. Das ist nicht logisch zu erklären. Moctezuma sagte, zwei Teile müssen sich finden im anderen. Er hat sich leider am fremden Teil geirrt, selbstmörderisch geirrt. Wir dürfen uns nicht mehr irren. In unseren Mythen wird es leicht sein, Schlangen zu finden, aber Flügel... Der Azteke von Joy Markert. Es sprachen Iris, Cornelia Frobes, Polo, Benno Iffland, Max, Karl Liefen. In weiteren Rollen hörten sie Leonie Thelen, Karl-Heinz Lemken, Erika Weber, Gernot Duda und andere. Regie Claude Carfiol. Produktion Bayerischer Rundfunk 1982.